Märchen ist verschwunden, was dort gewohnen hat. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnen hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring dabei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. Ich möchte als Spielmann reisen, weit in die Welt hinaus und singen meine Weisen. Und gehen von Haus zu Haus und singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Als Reiter fliegen wohl auf die tobende Jagd, um stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht, um stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht. Was ich will, ich werde es überstehen, das Leben steht mir still. Ich werde es überstehen, das Leben steht mir still.